Willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts in dieser Stadt, in dem Saban und ich Berlin neu und wiederentdecken. Und in der heutigen Episode flanieren wir ein bisschen mit euch durch unsere Nachbarschaft. Ja, herzlich willkommen. Aber erstmal frohes Neues. Ja, frohes Neues. Das ist ja der erste Podcast in diesem Jahr. Und das auch ganz stilecht mit einem Schultheiß. Mhm. Wenn wir schon einen Podcast über Berlin machen, dann auch mit dem richtigen Bier. Das ist richtig. Wir könnten eigentlich jede Sendung irgendein Berliner Getränk konsumieren. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Da wäre ich voll dabei. Ja, dann lass das machen. Also diese Episode, hiermit Tradition begründet. Erste Folge dieser Tradition. Wir trinken ein Schultheiß miteinander. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbiere. Ich weiß auch nicht, ob das nur so ein Heimatding ist oder ob es wirklich gut schmeckt, aber ich finde es nett. Ich finde es, das schmeckt gut. Ich glaube, das ist aber auch eher ein Heimatding. Okay, ja, es kann sein. Es ist halt auch das Logo und so, ne? Das sieht man halt überall. Ja. Ja, wie hast du eigentlich Silvester verbracht? Wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Ich hoffe gut, also ganz offensichtlich sitzt ja hier, aber wie war es für dich? Vielen Dank für die Nachfrage. Wir haben ganz Corona-konform nur zu viert gefeiert. Also okay. Silvester mit der Familie und mit meinen Eltern und Neujahr haben wir zu zweit zu Hause verbracht. Mhm. Haben ausgeschlafen, denn Silvester ging doch relativ lange. Okay. Und haben dann einfach wirklich nur den Tag genossen. War das bei euch auch so, dass das so das erste Mal seit Jahren wahrscheinlich ist, dass ihr das wirklich mit der Familie verbracht habt, den Neujahrsabend? Ja, absolut. Also vor allem wir in Berlin neigen doch eher dazu, auszugehen an Silvester. Ja, schön. Und das war sehr anders als sonst die Jahre zuvor, aber sehr schön, mit der Familie wirklich mal Silvester zu feiern. Ja, stimmt. Also für mich war es auch so. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal seit 14 Jahren wirklich meinen Bruder und meine Mutter zusammen an Silvester gesehen. Ja. So, wir haben wirklich angestoßen zusammen und umarmt. Das war ewig nicht so. Es war wirklich schön. Als Kind hatte man das halt sehr oft. Ja, genau. Aber es ist ja auch so lange ungefähr her. Ja, genau. Weil ansonsten haben wir beide irgendwelchen Quatsch gemacht mit unserem Kollegen hier. Ja, nee, war mal was anderes auf jeden Fall. Und war auch nett. Ich hoffe trotzdem, dass nächstes Jahr wieder abgeht. Ein bisschen mehr Berlin geht. Ein bisschen mehr alles Mögliche geht. Ja, absolut. Ja, es soll ein bisschen um Spazierengehen gehen, diese Episode, denn wahnsinnig viel kann man ja nicht machen. Man kann nicht nur nicht wirklich richtig Silvester feiern, sondern generell sind die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung momentan eingeschränkt. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass alle gehen sie spazieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Eindruck von mir ist, aber in den letzten zwei Wochen, wo ich hier war, ist mir einfach aufgefallen, die sind ja alle draußen und gehen spazieren. Ja, das da kann ich dich aber auf jeden Fall bestärken. Das haben wir im März schon, meine Frau und ich haben das im März auch schon festgestellt. Also als Corona losging, der Lockdown hier in Berlin, eine Woche später waren wirklich alle draußen und waren am Spazieren. Okay, ist das auch so ein Ding jetzt bei euch? So geht ihr jetzt auch öfter spazieren? Absolut. Und das war auch tatsächlich auch der Trigger, um zu sagen, das ist ein guter Anhaltspunkt, mal ein bisschen mehr Bewegung auch in den Alltag zu bringen. Ach so, ja stimmt, ich bin ja beeindruckt. Also ja. Ich bin beeindruckt. Ja, ich habe dir auch zu Weihnachten ein entsprechendes Mitbringsel mitgebracht. Möchtest du ein bisschen erzählen? Hast du eigentlich schon Gelegenheit gehabt, das zu nutzen? Ich habe es genutzt. Ich habe es auch das letzte Mal heute Morgen erst benutzt. Ich habe zu Weihnachten ein schönes Buch geschenkt bekommen, das heißt Spaziergänge in Borsigwalde, geschrieben von Klaus Schlickeiser. Mhm. Dieser führt einen durch eigentlich meine Gegend, meine Wohnecke. Und zeigt einem nochmal Sachen auf, die man so vielleicht gar nicht wahrgenommen hat oder gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Vielleicht, weil die Häuser ein bisschen weiter hinten stehen oder weil bestimmte Straßen einfach nicht für die Laufrouten da sind, die man sonst so nimmt. Ich wollte heute Morgen aber direkt schon eine Strecke nach Wittenau. Also ich hatte überlegt, ob ich mit dem Bus fahre oder doch ein Stück laufe bis zum Rathaus Reinickendorf. Ich habe mich dann dazu entschieden zu laufen. Und bin dann tatsächlich viel Backstein vorbeigelaufen und dann zum Schluss an so einem 70er-Jahre-Bau. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt die schönste Gebäudevariante, aber mich hat diese Positionierung und einfach auch, wie die stehen und mit der Ecke harmonisieren, das hat mich sehr beeindruckt. Okay, hast du auch so ein paar Dinge einfach, also ich weiß nicht, hat sich dein Blick generell jetzt auf deine Nachbarschaft irgendwie verändert, seit du dieses Buch hast? Ja, absolut. Also man erfährt ja auch viel Geschichte zu der Ecke, man erfährt auch viel Hintergrundwissen. Vieles war einem auch gar nicht bekannt, das kann man ja einfach sagen. Also das Wittenau-Dalldorf hieß, ging komplett an mir vorbei. Okay. Das habe ich jetzt erst gelernt, obwohl ich da jetzt schon, also in der Ecke sowieso, seit bestimmt 20 Jahren lebe, aber jetzt in der Ecke speziell in den letzten 4 Jahren. Hm. Das ist toll. Also ja, ich dachte halt irgendwie, das ist jetzt auch so eine Gelegenheit. Ne? Ich meine, klar, man kann halt nicht so wirklich in die Stadt oder wenn, dann kann man da auch nur spazieren gehen. Und das ist ja, ich meine, das ist zwar für viele bedrückend, aber man kann das ja auch als Chance wahrnehmen. Einfach sich dann anderen Dingen zu widmen, wirklich der direkten Nachbarschaft. Ich bin auch wahnsinnig viel spazier gewesen jetzt die letzte Zeit in Waldmannslust und Lübars, da wo ich halt groß geworden bin. Und der Klaus Schickeiser, der hat für jeden Ortsteil in Reinickendorf genau so eine Ausgabe geschrieben. Da gibt es mal so 2, 3 Spaziergänge, die er da reinpackt. Und dann kann man da langlaufen und dann hat er da meistens historische Fotos und teilweise auch moderne Fotos und erzählt so ein bisschen was dazu. Und zum Beispiel auch eine Sache, die mir gar nicht bekannt war, ist, dass, also, was heißt, war mir nicht bekannt? Es war mir einfach nicht präsent. Ja, das ist eigentlich eher der Ausdruck. Es war mir nicht präsent. Wenn man irgendwie, wenn zu Waldmannslust gibt es die Könige-Luise-Kirche, die war, also es war mir schon klar, dass es wahrscheinlich so war, aber jetzt bin ich mir sicher, dass es der Könige Luise gewidmet ist zum 100. Jahrestag der napoleonischen Befreiungskriege. Ja. Und wenn man da gleich um die Ecke geht, dann steht da das NSDAP-Kreisbüro und das steht da jetzt nicht dran. Aber so ein Stück deutscher Geschichte, auch in der direkten Nachbarschaft, in so kleinen, ja, Monumenten. So, Monumenten, ja, das trifft's gut. Also man kann ja dazu sagen, Borsigwalde gründet ja auch auf dem Namen Borsig. Ja. Und die Gebäude oder viele Gebäude oder auch die Ecke, die wurde ja so um 1899 gebaut. Und die ganze Ecke nimmt tatsächlich auch die Geschichte seitdem mit. Also du siehst viel aus den 20er Jahren noch, viel natürlich auch aus den 50ern, 60ern, natürlich diese ganzen Nachkriegsbauten, 70er, 80er. Aber es ist interessant zu sehen, dass diese Ecke trotz all dieser Geschichte seinen Kern Berlin wirklich beibehalten hat. Okay. Ist das immer noch so ein Arbeiterviertel oder würdest du sagen, die Klientel hat sich verändert? Also wie sind die Nachbarn so von dir? Sind das so Arbeiter, Proleten oder ist es jetzt doch ein bisschen schicker geworden? Spannend. Das ist eine spannende Frage, da habe ich erst vor kurzem drüber nachgedacht. Als wir eingezogen sind vor 4 Jahren, war das noch eher ein Arbeiterviertel. Man sieht, dass das tatsächlich mittlerweile ein bisschen durchgentrifiziert. Okay, also du bemerkst die Gentrifizierung in deinem Bezirk so live mit, ja? Live mit. Also ich sehe, dass zum Beispiel Läden aufmachen, Cafés, auch ein bisschen Etepetet, aber wir haben spannenderweise jetzt seit einem halben Jahr ein Späti bei uns. Okay. Das ist für unsere Ecke eigentlich, wo die Bordsteine immer um 8 Uhr abends hochgeklappt wurden, ein Improvement. Das kann man wirklich sagen. Späti gibt es bei uns noch nicht, aber Tankstelle hat 24 Stunden. Tanke geht immer. Ja, nee, also wie gesagt, ich fand's auch spannend und also wirklich auch eine Anregung vielleicht an unsere Zuhörer. Nehmt euch die Zeit und jetzt, wo man sowieso nichts machen kann, kann man ein bisschen mal so bei sich um die Ecke so ein bisschen spazieren gehen. Und es gibt Spannendes zu entdecken in jedem Viertel. Also ich meine, ich bitte euch, Waldmannslust ist somit so das Langweiligste, was man in Berlin beobachten kann. Aber selbst da habe ich schöne Ecken gesehen, so das Jagdschloss und so. Und das war interessant. Und dann kann man auch später mal so erzählen, so wenn die Kinder sich gar nicht dafür interessieren, ja, früher stand das hier und das gibt's ja nicht mehr. Ja, das hat mich, früher fand es immer langweilig, wenn meine Eltern das gesagt haben, mittlerweile finde ich es spannend. Und in diesem Sinne, also es gibt nicht nur von dem Klaus Schickeiser, der hat nur für Reinickendorf geschrieben, es gibt für jeden Bezirk aber eigentlich mehr oder weniger jemanden, der das schreibt, findet man meistens bei seinem Heimatkundemuseum oder Bezirksmuseum. Also bei uns findet man das im Reinickendorfer Heimatmuseum. Und auch in ausgewählten Buchläden. Und in diesem Sinne vielleicht letzte Worte von jemandem, der ein Buch zu Spaziergängen in ganz Berlin geschrieben hat. Und zwar Franz Hessel. Und der hatte geschrieben, wir wollen es uns zumuten, wir wollen ein wenig Müßiggang und Genuss lernen. Und das Ding Berlin in sein Neben und Durcheinander von Kostbarem und Garstigem, Solidem und Unechtem, Komischem und Respektablen so lange anschauen, liebgewinnen und schön finden, bis es schön ist. Wahnsinnig schöne Worte. Ja. Darauf erstmal ein Bier. Einen Schultheiß nochmal. Einen Schultheiß. Ach, eine Sache übrigens. Letzte Woche schon angekündigt, jetzt noch so ein bisschen in eigener Sache. Also ich habe es geschafft. Wir sind auf Apple Podcasts zu hören. Wir sind auf Google Podcasts und Spotify und überall sonst auch. Und unsere Website ist jetzt auch live. In dieser Stadt.com ist nicht spannend, aber da gibt so, da ist alles gebündelt letztendlich. Genau, also alle Infos findet ihr dort. Genau, ich packe euch auch noch in die Podcast-Beschreibung auf unserer Seite, in dieser Stadt.com/podcast, packe ich euch noch ein paar Buchempfehlungen rein. Wir verdienen da auch nichts dran, ja, sind keine Affiliate-Links, aber sind einfach Bücher, die ich persönlich empfehle, wenn man sich ein bisschen so seine Nachbarschaft angucken will. Da sind gute Sachen dabei. Und wenn es geht, ja, bestellt die Sachen vielleicht nicht bei Amazon, sondern vielleicht direkt beim Verlag. Kostet auch gleich viel, aber nützt dem Verlag dann meistens mehr. Und den lokalen Läden, jetzt vor allem zur Corona-Krise. Den lokalen Buchläden, weil Buchläden sind ja, Literatur ist Grundbedarf, ist offen in Berlin. Absolut. Bücherläden sind offen. Stimmt. Ja. Grundbedarf. Grundbedarf. Ja, hat man recht auch. Alles klar. Macht's gut. Wir hören uns zum nächsten Mal. Macht's gut, Nachbarn. Ja, bis dahin. Ciao. Bis dann.